Na, Hand zusammen, los geht's! 3, 4. Kam zu meiner ersten Klampe, günstig durch Gefälligkeit. Spielte bis die Finger krampften, 69 Sommerzeit. Ich und Jungs von meiner Schule waren eine Band, wir übten schwer. Jimmy ging und Jody machte Hochzeit, war abzusehen, das wird nie mehr. Und wenn ich heute dran denk, der Sommer schien als gehe nimmer. Und wenn ich wählen könnt, ja, ich wär gern dort für immer. War meines Lebens schönste Zeit. Will mich aber nicht beklagen, weil ein Job dann doch fand ich. Jeden Abend gleiche Kneipe, irgendwann traf ich dich, ja. Stand vor deiner Mutters Tür, wolltest treu sein mir für immer. Und als du meine Hand nahmst, da wusste ich jetzt oder nie mehr, war meines Lebens schönste Zeit. Oh ja, da war's, 69 Sommerzeit. Ja, wir vertrieben uns die Zeit, wir waren jung und rastlos, waren so ausgelassen. Ich glaub, dass nichts für immer bleibt, für immer. Oh ja! Und nun nach viel Zeit vergangen, schau ich auf alles, was kam und lief. Manchmal spiele ich die alte Klampfe, denk an dich und frag mich, was ging schief. Und wenn ich heute dran denk, der Sommer schien als gehen immer. Und wenn ich wählen könnt, ja, ich wär gern dort für immer. War meines Lebens schönste Zeit. Oh.